Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 31. Mai 1791. Seit mehr als 8 Tagen war ich in der peinlichsten Ungewissheit über deinen Zustand. Vergebens suchte ich mich zu betäuben, der Gedanke an dich gewann immer die Oberhand. Erst wie ich die Aufschrift von deiner Hand gestern sah, ward mir wieder wohl. Du hast viel gelitten, aber der Aufschluss über die Ursache von deiner Krankheit muß für die Leitung des Arztes von den besten Folgen sein. Fast scheint dein Übel mit den Zufällen des hiesigen Kanzlers Burgsdorf Ähnlichkeit zu haben, der bei einem äußerst schwächlichen Körper doch die heftigsten Anfälle mehrmalen überstanden hat. Ein Glück, dass du einen Arzt wie stark zu deiner Hilfe hast. Jetzt kommt alles darauf an, dass du durch keine Rücksichten in der Welt dich abhalten lässt, dich so sehr zu schonen, als es zu deiner Wiederherstellung nötig ist. Göschen hat mich über deine ökonomischen Verhältnisse sehr beruhigt. Er gesteht, dass er durch deine Arbeiten das meiste Glück gemacht hat, und es ist sein völliger Ernst, dass du jährlich über 1000 Taler bei ihm disponieren kannst. Auf meine Verantwortung kannst du ohne Bedenken von diesem Anerbieten Gebrauch machen, auch wenn du in diesem Jahre nicht 2 volle Bändchen liefern könntest. Du bringst ihm das reichlich wieder ein. Dein Kalender hat besonders gewaltiges Glück gemacht, und nach Carlos und der Thalia vermehrt sich immer die Nachfrage. Also die Unkosten dürfen dich nicht abhalten, zu uns zu kommen, auch wenn du schon eine Reise zu deinen Eltern gemacht hättest. Eigentlich solltest du diesen ganzen Sommer dich bloß zerstreuen, und ich sehe nicht, was dich abhält, wenn du einige Bogen zu Göschens Kalender gemacht hast. Er braucht ja nicht so stark wie im vorigen Jahre zu sein. Der einzige Fall, wo ich nachzustehen bereit bin, ist, wenn dir jetzt ein Bad nötig sein sollte. Auch hierüber muss bloß der Arzt, nicht der Finanzminister, entscheiden. Meine ökonomische Lage ist auch jetzt besser als ehemals, und wenn du Göschen nicht brauchen willst, so bin ich noch da und schaffe Rat. Mein Aufenthalt in Leipzig war nicht sehr interessant. Der gothaische Bäcker kam noch die letzten Tage und war zu zerstreut, um viel mit sich reden zu lassen. Hufeland sah ich ein paar Mal und Bertuch. Die Leipziger Menschen behagen mir nicht. Es ist so viel Altkluges bei ihnen, literarische Mäkelei, Kleinlichkeit und Mangel an echter Begeisterung und hervorbringender Kraft. Wissenschaft und Kunst wird fast bloß fabrikmäßig betrieben. Unter den Messprodukten zeichnen sich Wielands Göttergespräche und sein Peregrin aus. In beiden ist viel Geist und Feinheit, nur zuweilen Wielandsche Geschwätzigkeit. Sein Jupiter ist ihm sehr gelungen, deucht mich. Forsters Ansichten machen mir trotz dem Guten, was darin ist, größtenteils unangenehme Empfindung. Ich hasse den anmaßenden, diktatorischen Ton, die Trockenheit ohne Gründlichkeit, die gesuchte Sprache etc. Die Grazien sind leider ausgeblieben. Dahlbergs Ästhetik ist ein sonderbares Produkt, Nach den ersten Bogen las ich sie mit großen Erwartungen und hoffte vieles, dass ich an meine Ideen anschlösse, darin zu finden. Aber der Mann gibt seine Ideen in einer zu rohen Gestalt. Hier und da sind brauchbare Winke, aber dagegen teils seltsame und unrichtige, teils alltägliche Äußerungen in Menge. Das Ganze hat weit mehr das Gepräge eines Dilettantenproduktes, als was ich sonst von Dahlberg gelesen habe, und der Stil ist doch gar zu holprig und steif. Wir leben jetzt in großer Zerstreuung. Die Herzogin von Kurland mit ihrer Schwester ist jetzt hier und künftige Woche geht Dorchen mit ihnen nach Karlsbad. Die Herzogin ist ganz unverändert. Sie nimmt jetzt mehr teil als sonst an politischen Angelegenheiten und interessiert sich lebhaft für Polen. Aber dies alles ohne Pedanterie, immer mit Feinheit, Weiblichkeit und Grazie. Auch hier muss sie ihre Schwester beschämen, die ebenso steif und unweiblich politisiert, als sie empfindelte. Du kannst mir viel Freude machen, wenn du jetzt öfter nur jedes Mal ein paar Zeilen schreibst. Arbeiten darfst du doch nicht viel. M und D grüßen herzlich. Viel Freundschaftliches von uns allen an deine Frau und Schwägerin. Dein K.